Hallo liebes Publikum von Dinge gibt's. Wir sind wieder da. Heute mit von der Partie Josephine und Juan und die Grippe A. Thema heute Sprachen. Fremdsprachen, Sprachen lernen. Habt ihr das gewusst? Es gibt 6500 derzeit gesprochene Sprachen auf der Welt. Die 12 Weltsprachen sind Englisch, Chinesisch, Hindi, Spanisch, Französisch, Arabisch, Russisch, Portugiesisch, Bengalisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch. In Europa gibt es knapp 120 Sprachen. Ohne Untersprachen, Gebärdensprache und Dialekte mitzuzählen. Viele dieser Sprachen werden von so wenig Menschen gesprochen, dass es bald sie nicht mehr gibt. Von den 6500 Sprachen sind mehr als die Hälfte von Aussterben bedroht. Vielleicht denkt ihr, diese Sprachen, die es bald nicht mehr gibt, sind afrikanische oder asiatische Sprachen, aber auch in Europa gibt es bedrohte Sprachen. Bedrohte Sprachen in Deutschland. Wenn Sprachen sterben, dann verschwindet damit ein kulturelles Erbe von Gedichten über Legenden wie zu Sprichwörtern und Scherzen. Allein im deutschen Sprachraum sind 13 Sprachen bedroht. Zum Beispiel Nordfriesisch und Saterfriesisch. Aber auch Bayerisch, Alemannisch, Ostfränkisch, Niedersächsisch, also die Sprache, die wir hier Plattdeutsch nennen, Sorbisch und Jiddisch. Und wenn ich jetzt fragen würde, welche Sprache spricht man in Spanien? Spanisch, ja natürlich, aber auch Aragonesisch, Aranesisch, Occitanisch in Frankreich, Asturisch, Baskisch im Baskenland und Navarra, Galo, Galicisch in Galizien, Katalanisch in Katalonien, Valencia und auf den Balearen, Leonesisch in Castilien León, Kinki oder die Sprache der Mercheros und Romaní. Und auch in Spanien gibt es Sprachen, die nur von ganz wenig Menschen gesprochen werden. Zum Beispiel die leonesische Sprache, Leonesisch Lingua Leonesa, das ist auch eine romanische Sprache. Leonesisch wird in den spanischen Provinzen León, Zamora und Salamanca gesprochen. Laut der UNESCO ist das Leonesische akut von Aussterben bedroht. Hier haben wir einige Beispiele für euch. Latein, fumus. Leonesisch, fumo. Spanisch, humo. Portugiesisch, fumo. Deutsch, rauch. Latein, claudere. Leonesisch, pechare. Spanisch, cerrar. Portugiesisch, fechar. Deutsch, schließen. Latein, filius. Leonesisch, filho. Spanisch, hijo. Portugiesisch, filho. Deutsch, Sohn. Latein, oculos. Leonesisch, huello. Spanisch, ojo. Portugiesisch, ojo. Deutsch, Auge. Aragonesische Sprache. Die aragonesische Sprache, auch Aragonés und Fabla genannt, gehört zu den romanischen Sprachen und wird in einigen Teilen der spanischen Pyrenäen gesprochen. Diese Sprache wird von ungefähr noch 12.000 Sprechern gesprochen. Nur an einigen wenigen Schulen wird die Sprache als freiwilliges Zusatzfach unterrichtet. Seit einigen Jahren erscheinen jährlich etwa 10 Bücher auf Aragonesisch. Und so hört sich das an. a babols sin demugas. Una babol que se aprecie tiene que veyer a televisión. As franchas horarias preferidas ta iste menester son a mellodiada y xerrato largo de dimpués de cenar. Ullebrons, concursos, deporter de sofá, reality shows y programas de lucetas y glarimas desembolican o suyo intelecto y li sirven ta recullir os apers do mundo que li arrocla. También os ababols emplegan estos mellos ta ufrir to mundo os suyos conocimientos sobre a vida, os sabers y os alsparceos que interesan. De Nidmer darüber wissen wollt, dann folgt bitte dem Link www.unesco.org. Dort könnt ihr erfahren, wie es die Sprachen steht. Bei uns an der EOIP kannst du Arabisch, Baskisch, Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Spanisch lernen. Über 350 Schüler und Schülerinnen lernen hier an der EOIP Deutsch. Aber Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Wie unterschiedlich Deutsch klingen kann, hört ihr gleich. Alemannisch? Kennen Sie die Schüler mit 3 und 4 Jahren? Und wir sind alle mal mit 6 Jahren gegangen. Haben wir halt mit Bui und Omi angefangen. Heute können die Kinder alle schon Französisch reden, nicht wenn sie in die Schule gehen. Bei uns ist es leider anders gewesen. Man halt viel schwerer. Bayerisch? Sag einmal, kann man das vielleicht lernen? Dann sagt der zu mir, warum denn nicht? Das ist nicht so schlimm. Da muss man bloß fleißig sein. Und fest ihm, dann kommst du schon drauf, wie das vor sich geht. Dann sag ich, ja, das muss man natürlich schon sagen, weil da kann ich nicht widerstehen, dass ich das nicht auch zusammenbrach. Berlinerisch. Und hab da so meine ganze Jugend in Berlin verlebt. Mit 6 Jahren fing ich an, in eine Schule zu gehen. Die Schule war ja nun nicht sehr schön, wie es so üblich ist. Da geht man ja nicht gerne rein. Und wie ich sagen soll, kaum waren wir in eine Schule drinne. Norddeutsch. Ja, es wird ja nicht recht gut, aber nachher kam der Sonntag und gingen wir erst auf die Festwies. Und da hab ich ein Tag vorher bunte Stöcke anmuck und alles abbaut. Und dann hab ich großen Dienst mit Bälle schmitten und die, die am meisten Punkte. Und jetzt eine ganz wichtige Frage. Wir würden gern wissen, warum ihr Deutsch lernt. Warum gerade Deutsch? Die Antwort könnt ihr als Kommentar zum Beitrag Warum Deutsch in unserem Schulblog bitte einsteigen. So, Leute, das war es für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis Dienstag, den 15. Dezember. Schöne Tage noch, wünscht euch die Redaktion von Dinge gibt's.